denn nur allein soll meine Wohnung offen sein, der sich zu deinen Söhnen zählet und statt der Rosen dann, die ihm die Wollust zeigt, sich deinen Dornenweg erwählet. Mein Lorbeer soll hinfort nur solche Scheitel zieren, in denen sich ein immer regend Blut, ein unerschrockenes Herz und unverdrossener Mut zu aller Arbeit lässt erspüren. Auch ich will mich mit meinen Schätzen bei dem, den du erwähnst, die Flossen finden. Den will ich mir zu einem angenehmen Ziel von meiner Lebe setzen, der stets vor sich genug, vor anderen nie zu viel, von denen sich durch Mühe und Fleiß erworbenen Gaben verweint zu haben. Ziert denn die unerhörte Hand nach meinen Freunden ihr Versprechen, an ihre Taten wird gestand, so sollte auch die Frucht des Überflusses brechen. So kann man die, die sich befleißen, des Lorbeers Wunder.